Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, hallo. Heute wieder etwas ungewohnter Setup. Wir nehmen wieder mit seltsamen Kabeln und Adaptern und viel Audio-Fuba auf einem MacBook Air, weil wir sind unterwegs. Ja, in freier Wildbahn sozusagen und im Moment gar nicht mal von Regen belagert. Deswegen ist es jetzt opportun, was aufzunehmen. Genau, also es ist heute der erste Tag, an dem es so aussieht, als würde es nicht regnen. So was auch nicht. Der letzte Tag ist. Genau. Also der letzte volle Tag. Der letzte Effektivtag. Morgen ist ja dann schon Abreisetag. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind, oder? Wir haben nur gesagt, dass die Sonne scheint. Die Sonne scheint auf dem Chaos Computer Camp. Ja, heißt es nicht Chaos Communication Camp? Chaos so Communication Camp. Wie die das Kongresse auch heißen. Das schneiden wir. Nee, natürlich nicht. Ja, 2011 und da befinden wir uns. Haben wir mal gedacht, machen wir das mal mit. Das sind alle 4 Jahre. Ist jetzt, glaube ich, das 4. Mal hoffentlich. Ja, ja, das ist das 4. Mal. Korrekt ist. Ja, ist so im Norden von Berlin in Finofurt. Finofurt. In Finofurt auf einem Luftfahrtmuseumsgelände. Ja, also wieder vom Flughafen quasi. Genau. Vorher auch so ein paar Flieger oben drüber, aber es sind dann eher entweder Helikopter oder alte Doppeldeckermaschinen, mit denen man hier auch fliegen kann, wenn man will, für 50 Öcken. Öcken. Ja, und wenn man mindestens zu 8 ist. Schön. Ja, und wir haben uns hier einquartiert mit unseren Zelten. Gestern Nacht hatte ich schon ein bisschen Sorgen, dass es jetzt durchregnet. So, ich hatte schon die ersten Tropfen in dem Zelt. Ah. Das war irgendwie so ein bisschen suboptimal. Okay. Und im Hintergrund hört ihr jetzt lustige Geräusche. Ist auch nicht so schlimm. Genau, ein bisschen Camper-Refill. Genau, Camper-Atmosphäre. Ihr steht ja auf Atmosphäre, habt ihr gesagt. Jetzt bekommt ihr Atmosphäre. Genau. Ja, es war nass, es war aber auch schön, fand ich. Also ich bin eigentlich begeistert von der Veranstaltung. Finde ich eine schöne Geschichte hier. Ist schön voll, viel los und schön bunt abends, ja, wenn man so ein bisschen auf optische Sachen steht. Genau, lass uns das am besten gleich ein bisschen vorziehen. Wir haben das ja weiter hinten schon aufgeschrieben, aber können ja so ein bisschen über das Camp reden gleich, wenn es sich anbietet. Ja. In der Tat, wenn man hierher kommt, es ist jetzt natürlich zu spät für euch, wenn ihr das hört. Also ihr könnt euch dann in vier Jahren mal merken, was wir jetzt sagen. Nämlich, wenn ihr herkommt und ihr seid nicht die ganze Zeit da, dann kommt abends. Weil abends ist es bunt und leuchtet und blinkt und sieht schön aus. Definitiv. Und kommt dann an einem Tag, wo das Wetter passt. Also macht es durchaus vom Wetter abhängig, weil wenn es nicht trocken ist, ja, also richtig, so ein bisschen nieseln ist okay, aber wenn es nicht trocken ist, hat man doch viel weniger von der ganzen Veranstaltung hier, weil man einfach nicht so entspannt irgendwie rumlaufen kann und auch die Leute, die hier sind, dann auch eher in ihren Zelten sind oder irgendwo überdacht, irgendwo zusammengerottet und nicht so in den zentralen Locations. In der Tat, in der Tat. Dieses Jahr irgendwie neu, zumindest fürs Camp, war so eine elektronische Badge. Die gab es für die Dauerkartenbesitzer gleich beim Einlass quasi. Da konnte man auch hacken für. Ja, genau. Also das ist recht schick gemacht. Das ist so eine Platine, die man da bekommen hat in Form von der Fairy Dust im Querschnitt. Wie Tim schon bemerkte, ist unten irgendwie schief und spitz, was jetzt nicht so ganz korrekt ist, was ihn sehr nervt. Aber an sich eine sehr schöne Platine, auch für Leute, die jetzt nicht so viel mit Platinen am Hut haben, weil sie einfach schön symmetrisch da gelayoutet ist. Hat ein schönes Nokia-Display, also diese alten Schwarz-Weiß-Nokia-Dinger vorne drauf und hinten diesmal eine wiederaufladbare Batterie. Ja, das ist ganz wichtig. Diese Badge ist jetzt für länger gemacht, hoffentlich. Mhm. Mal gucken, wie lange es dann wirklich auch hält. Und so grundsätzlich konnte man da seinen Namen eingeben und dann jetzt kommt eben das Flugzeug gerade. Das ist jetzt der Doppeldecker, der über uns gerade die Kreise zieht. Aber man kann da seinen Namen eingeben im Auslieferungszustand, da ist ein kleiner Joystick drauf, wie du gesagt hast, und man kann da irgendwie so in Oldschool-Arcade-Manier quasi seinen Namen auswählen und reintackern. und dann wird er angezeigt. Da kann man irgendwie noch ein paar Fonts auswählen auch. Und ein bisschen Animationen dazu. Genau. Standardmäßig auch so gemacht, dass man ihn per USB anstecken kann, also so Micro-USB-Stecker dran. Und dann kann man da auch eigene Bilder und Animationen draufschmeißen in so einem eigenen Format. Haben so ein schönes Repository gemacht, wo man sich das runterladen kann, die Software dazu. Also kann man sowohl eben einfach nur diese Bildchen machen und dann draufladen, aber eben auch komplett irgendwie das Ding selber flashen und hacken. Ja, genau, und das also ist man kann da Loadables für machen, also kleine Programme quasi. Und im Auslieferungszustand ist da Space Invaders zum Beispiel schon dabei, kann man spielen. Und du hast irgendwie auch was gehackt. Ja, genau. Ich habe erstmal angefangen, ich wollte erstmal Bildchen drauf machen, weil die mitgelieferten Fonts sind naja, nicht so geschmackssicher, sagen wir es mal so. Und so ein bisschen längerer Nick wie Monkey Dom muss dann auch immer scrollen, wenn man einen dieser Fonts benutzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, erstmal machst du da eben deine eigenen Bildchen drauf. Also habe ich mir die Toolchain mal runtergesaugt und gebaut und dann eben ein bisschen Bildchen gemacht. Und dann hatte ich die Toolchain schon auf meinem Rechner und habe mir gedacht, mache ich doch gleich mal weiter. Und habe dann versucht, hier so einen Blinkenlights-Player zu bauen. Ja. Weil, naja, was macht man mit so LEDs? Man lässt sie blinken. Und ist eh 10 Jahre Blinkenlights. Das ist ein LCD. Hm? LCD. Was habe ich gesagt? LED. Ja, LEDs sind aber auch drauf. Die kann man auch blinken lassen. Ja, das auch. Aber die blinken in deinem Fall ja jetzt dann nicht. Ja, also genau. Nicht hauptsächlich zumindest. Also habe ich mir das ein bisschen angeguckt und habe einen Blinkenlights-Player gemacht, den ich dann auch gleich gepusht habe. Ins Repo, so dass es andere auch. Also der spielt quasi die Originalfilme vom Haus des Lehrers damals, so dieses Herzchen und der ganze Kram. Genau. Das also spielt der auf der Rocket jetzt ab. Er spielt diese Originalfilme im BLM-Format. Wenn man die da drauf spielt, dann kann der die abspielen. Genau, hat Spaß gemacht, war ein bisschen, hat mich bis früh morgens beschäftigt und es ist schlimm, wenn man zu lange wach bleibt, dann findet man ganz simple Bugs einfach nicht. Mhm. Und so. Ist immer wieder spannend, so File-Parsing, da macht man gerne Probleme. Also die Datei einlesen und dann in irgendwas überführen, das man dann im Programm benutzen kann. Ah, das ist schon immer so ein bisschen was, da braucht man einen Wachzustand wirklich. Ja. Das ist gerade hier dann mitunter auch schwierig zu erreichen, so ein Wachzustand. Ja, aber ich finde das Camp hat auch einen ganz schönen Anlass, um mal wieder irgendwas so auf die Schnelle zu programmieren und auch mal was man nicht so üblicherweise macht. Und deshalb fand ich es auch ganz interessant, da so ein bisschen in C diesen Player zu hacken. Und davor habe ich was gemacht, was ein bisschen üblicher ist noch, so ein Quick-Look-Plugin für diese LCD-Files, also dieses eigene Dateiformat. Ja, die sind im Endeffekt direkt der des Formates, das dann in den Speicher, in den Grafikspeicher des Chips geladen wird und dargestellt wird. Dass man auch ein bisschen auf dem Computer schon mal sieht, was man da draufhaut und es nicht so als Blackbox machen muss. Ja, auch genau. Praktisch. Ja, du hast dich da hackerisch vertan quasi. Mhm. Man konnte sich aber auch Vorträge anhören. Ich muss sagen, dieses Jahr, also oder bei der Veranstaltung muss ich jetzt genau sagen, habe ich jetzt gar nicht so viele Vorträge gehört. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ging mir auch so. Ich weiß, kannst dir gar nicht so genau sagen, warum. Also die Locations sind zwei Vortragshangare, die man hier so benutzen kann. Ist die Mehrzahl von Hangar eigentlich Hangars oder Hangare? Das weiß ich nicht. Das kann man im Duden nachgucken, wie es denn verwendet wird. Ja. Das ist ja auch wieder nicht maßgebend. Ja, und die sind ganz okay. Die Akustik ist ein bisschen nervig. Also es ist entweder zu leise und man versteht wenig oder es ist so laut, dass man sich gut versteht. Und dann halt es oft aber schon wieder so, dass es ein bisschen anstrengend ist. Also das ist jetzt nicht optimal, aber es ist für Vorträge schon auch adäquat. Und ja, ich habe aber auch wirklich nicht viele Vorträge gehört, so ein paar. Also ich bin hier lieber rumgelaufen, habe Burger gegessen und mit Leuten gequatscht und Zeug gehackt. Ja, sowas. Ich habe zwei rausgesucht, die ich positiv hervorheben wollte, die bis jetzt liefen. Also es läuft ja immer noch Programm, während wir hier reden, aber so darüber können wir schon sprechen, weil es ist schon zeitlich vorbei. Es liegt in der Vergangenheit quasi hinter uns. Eins war gestern Nacht, das Live-Hörspiel. Mhm. Ich fand das wieder mal gut. Ja, und es ging um die Strugatzki-Brüder. Okay. Die Strugatzky-Brüder. Sagen wahrscheinlich den wenigsten Leuten was. Ja? Haben die dir vorher schon was gesagt? Nee. Also okay, ich wusste, es gibt da diese russischen Schriftsteller, die das gemacht haben, was wir jetzt dann gleich sagen, was den Leuten dann auch mehr sagt. Aber ich wusste nicht, dass das die Strugatzky-Brüder sind. Okay. Nämlich, was die Strugatzky-Brüder geschrieben haben, unter anderem ist ein Roman, der heißt Picknick am Wegesrand. Und der ist die Vorlage zu Stalker. Mhm. Stalker, Computerspiel, es gibt, glaube ich, auch einen Kinofilm, ich weiß nicht genau, ja, ob der dann auch da mit reinpasst in diese ganze, ob der auch auf dem Roman, ich wahrscheinlich schon, basiert auch auf dem Roman. Aber das Computerspiel ist auf jeden Fall so das, was im Zweifelsfall die meisten kennen. Man ist da so in einer Zone, in der die Naturgesetze nicht mehr so ganz gelten, und beim Computerspiel ist es noch dazu, ist es irgendwie Tschernobyl, glaube ich, wo halt irgendwie Radioaktivität dann eben auch dazu führt, dass es diese Zone gibt, und das ist auf der Romanvorlage der Strugatzky-Brüder quasi alles begründet. Ja. Mhm. Und in diesem Live-Hörspiel ging es halt eben um die Lebensgeschichte der beiden Brüder, die diesen Roman und viele andere geschrieben haben, Science-Fiction-Autoren. Der eine war Astronom, hat Astronomie studiert, hatte also ein bisschen auch Physik-Hintergrund und dementsprechend jetzt haben wir den Wind auch noch, das ist richtig schön. Ja, und hat dementsprechend auch eine gute Voraussetzung gehabt, fundierte Science-Fiction zu schreiben. Das Hörspiel hat das noch so ein bisschen verpackt in eine fiktionale Außengeschichte von Außerirdischen, die da irgendwie dann als diese Brüder reinkarniert werden, weil sie die Zeit verändern wollen, damit sie verhindern, dass es diese Zone gibt, und deswegen schreiben die im Roman über die Zone. Ich weiß nicht, also diese fiktionale Hülle da außenrum, die hätte es mit meines Erachtens nicht gebraucht, aber vielleicht hat es dem einen oder anderen den Zugang erleichtert. Ich wäre auch zufrieden gewesen mit einer relativ trockeneren Biografie. Ja, wobei das ja so ein bisschen der Stil dieser Hörspiele auch. Also so letztes Jahr beim Lem haben sie ja auch immer so ein bisschen die Stilfiguren aus den Romanen mitgenommen. Ja, wobei das ist eine neue überzogen. Entwicklung. Ja? Also wenn du dir die alten Sachen anguckst, so Zuse oder Turing, ja, oder so, das war oder schon Jobs. Oder Jobs. Das war dann, wobei es war nicht Jobs, das war irgendwie Jobs und Voss, oder? Und es war auf alle Fälle, ja, es war naja, sehr appelig. Ja, es war auf jeden Fall appelig, ja, also ganz untypisch. Aber so diese fiktionale Komponente, die ist eine relativ neue Entwicklung, und ich weiß nicht, ob mir die so wahnsinnig zusagt. Sie schadet jetzt aber auch nicht über die Maßen, glaube ich. Ja, also für mich hat es ein bisschen dazu geführt, dass ich nicht so reingekommen bin. Also mir war das dann gestern zu viel, bin ich auch rausgegangen. Also ich finde es qualitativ gut, aber es war dann einfach, wer jetzt was, und die ganzen Namen unterscheiden sich in meinem Ohr nicht gut genug, leider, weil ich bin da nicht so die Aliens haben sich bereit. Die Aliens haben sich auch sehr russisch angehört, ja, und deswegen war das alles schwierig. Naja, aber ist eine Empfehlung, guckt euch die Aufzeichnung an. Ich hoffe, es gibt eine vernünftige Aufzeichnung, und der Ton ist da halbwegs okay. Weiß man ja nie. Ja. Auf was man auch noch hinweisen sollte, da knüpfen wir an ein Thema an, das hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung. Und zwar im Vortrag ist es The Mobile Gadget World We Created von Bicycle Mark. Ja. Und um was es da geht, ist um fairphone.org. Oder ist Org? Ist Fairphone Org, auf alle Fälle. Ob es Org ist, weiß ich nicht. Und er hat eben dieses Projekt vorgestellt, bei dem es darum geht, dass man sich mal so anguckt, wo kommt denn eigentlich der ganze Kram her, der in unseren Mobiltelefonen dann endgültig landet, und ein bisschen aufgezeigt anhand eben von verschiedenen Materialien, dass es die durchaus halt auch aus Regionen stammen, wo einerseits nicht unbedingt Fair Trade jetzt so überhaupt eine Perspektive ist, und andererseits halt auch wirklich Ausbeutung und Konflikt die Perspektive und den Horizont bestimmen quasi. Mhm. Also es ist fairphone.com/en, gleich immer was verstehen will. Okay. ja, wenn du jetzt von Englisch sprichst. Okay. Ja. Genau, und er hat eben am Beispiel von Coltan hauptsächlich und Zinn dann eben so ein bisschen nachgezeichnet, wie das funktioniert, dass das halt irgendwie geschürft wird. jetzt nicht im industriellen Maßstab, sondern halt wirklich von Menschen, die halt da irgendwie barfuß in der Erde rumstapfen und dann Steinbrocken sich angucken. Ja, ein interessantes Detail, so, das finde ich auch immer ganz nett an Marc, dass er so Dinge auch hinterfragt. Er hat gemeint, so, okay, barfuß, weil sie können sich halt nicht irgendwie Schuhe leisten, weil sie so ausgebeutet werden, aber nee, die mögen das lieber barfuß an der Stelle. Ja, ja. Also das war da nicht, also das fand ich, so Elemente finde ich immer ganz erfrischend, weil man da durchaus merkt, dass er sich Gedanken macht und auch Sachen hinterfragt und nicht jetzt einfach mal so ein Element einzeln nimmt und dann wiedergibt. Ja, man hätte, er hätte jetzt einfach sagen können, die sind so arm, die haben keine Schuhe. Ja, ja. Ist nicht der Fall, aber es trägt halt auch so, es visualisiert es auch besser, wenn man das sagt, ja, so wie da, unter welchen Bedingungen das gemacht wird. Ja. Und er geht dann halt die Wertschöpfungskette, wie man so schön sagt, von unten nach oben durch und dann verkaufen die das halt erstmal so an Zwischenhändlerinnen im Regelfall. Das sind laut Bericht im Regelfall Frauen, die dann dieses Coltan von den Bergleuten aufkaufen. Und da ist halt schon der erste Schritt, wo nicht unbedingt fair gehandelt wird, weil die gucken halt nur so von außen drauf und schätzen halt, wie viel Coltan dann da drin ist und gereichen das dann weiter, kriegen dafür einen schlechten Preis und wären halt dankbar dafür, wenn sie es jetzt selber messen könnten, wie viel Coltan denn da drin ist, können sie aber halt nicht. In der zweiten Kettenstufe kommen halt dann die Prospektoren aus dem westlichen Ausland, die da für die Firmen einkaufen und die kaufen dann quasi von den Mittelsfrauen an der Stelle den Coltan-Batzen, wissen aber dann, wie viel Coltan da drin ist, weil die haben halt ihre Koffer mit dem Spektrograph dabei und gucken da rein. Und da kriegen das, unterm Strich passiert dann natürlich auch nochmal mehr oder weniger Beschiss, weil die zahlen natürlich auch nicht den Weltmarktpreis, sondern die zahlen halt so, was sie so davonkommen. Erst der Dritte in der Kette weiß wirklich, wie viel von dem Rohmaterial dann in dem Stein dann auch drin ist. Ja, ja, und möglichst wenig zahlen wollen alle in der Ecke, das ist sowieso klar. Natürlich. Aber ohne, also es würde halt helfen, wenn man wüsste, was man dann da so in der Hand hat und weiterverkauft. Ja, ja. Und das dann jetzt noch so die Bedingungen, die halt schon relativ okay sind. Ja? Also im Vergleich zu, da steht irgendwie ein Warlord mit der Pistole und zwingt dich dazu zu schürfen für ihn. Ja? Also das passiert halt auch. Ja. Genau, aber das war also im Kongo nicht, hat er gemeint, aber so in den angrenzenden Gebieten. Ja, ist ein interessanter Vortrag, gerade wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert. Er hat jetzt natürlich auch nicht unbedingt Perspektiven, weil es ist halt schwierig und er sagt auch richtig, es ist fraglich, wie lange man sich für dieses Thema so begeistert als Durchschnittsmensch und ob man da reinkommt und ob man dann auch dranbleibt. Weil es halt einfach schwierig ist, ja? weil es irgendwie, es gibt keine einfache Lösung. Man kann nicht irgendwas kaufen, damit das besser wird. Ja? Man kann hoffen, dass die Firmen durch Kundendruck dazu gezwungen werden, so zu tun oder irgendwie einen Stempel drauf zu machen, jetzt aus biologischem Abbau quasi. Ja? Aber ob das dann hilft, ist auch wieder eine Frage. Ja? Also man könnte an der Stelle da schon zynisch werden. Ja, wird er aber nicht, das finde ich immer ganz angenehm. Ja, ja. Also, das hat immer einen ganz positiven Tonfall und ja, finde ich ganz gut. Vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, dass es diesmal nicht was ist, was er gemacht hat. Also, er war nicht selber im Kongo, hat das gemacht, sondern er hat praktisch ein Projekt vorgestellt für jemand anders. Deswegen gab es da jetzt auch nicht so eine ausführliche Q&A hinten dran, weil recht viel mehr als das Vorstellen ging halt dann da auch nicht. Ja. Genau, und er hat auch aktuell in seinem Podcast eben auch gerade ein paar Folgen zu dem Thema. Startet da gerade eine Reihe, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Guckt da mal hin, beisergemarkt.org. Abonnieren, flattern, zuhören. Könnt ihr mal machen. Schadet im Zweifelsfall auf keinen Fall. Ja. Ja. Ist das wirklich beisergemarkt.org? Ich bin mir relativ sicher. Ich dachte, es wäre so das... Oder citizenreporter.org. Ist, glaube ich, auch. Geht auch. Oder net. Wir verlinken das ja eh. Ja, okay. Ist ja, man kann ja da klicken und dann ist das alles toll. Ja, gut. Ja, und da ist eine Seite. Sehr gut. Ja. Verwirre mich halt auch noch. Gut. Ich denke, so grob haben wir dann jenseits der Audioimpressionen, die weiter auf euch einprasseln, mal so ein Bild gezeichnet vom Camp. Wir werden noch bis morgen hier sein und dann so die Zelte abbrechen, was sind das Wort? Ja, hoffentlich regnet es nicht, weil so Zeltabbruch, weil Regen finde ich auch anstrengend, aber werden wir sehen. Ja, Genau. Oder noch allgemeine Sachen. Naja, es ist schon wie ein kleiner Kongress, wo halt alle rund um die Uhr da sind. So eigentlich. Es ist gar nicht, also für mich ist es nicht von der Veranstaltung her nicht weit weg vom KS Communication Kongress. Also ein bisschen weniger vortragslastig und mehr daseinlastig, einfach dadurch, dass eben alle auch immer hier sind. Und wie immer wahrscheinlich am spannendsten, wenn man gerade ein Projekt hat, für das man irgendwie Leute sucht, die irgendwas machen in irgendeine Richtung. Oder wenn man selber irgendwo mitmachen will bei anderen. So, ja, was ja auf uns da selten zutrifft. Eher so Zugucker meistens und ab und zu ein bisschen was reinhacken. Ja, ja. Ja. Naja, so sind wir halt. Genau. Gut, dann lass uns da mal einen Strich drunter machen und irgendwie zum langweiligen Tech-News-Tagesgeschäft übergehen. Okay. Du hast dir was rausgesucht zu Walmart. Ja, Walmart. Walmart ist ja in Amerika ein großer Musikverkäufer auch. Ja. Wohl auch durch viel Preisdruck und andere Action, aber so, ja, zumindest so Hardware-Musik früher halt auch irgendwie, man irgendwie CDs bei WOM gekauft hat und im Karstadt, ja. Also die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei oder man ist aus dem Alter rausgewachsen, aber ich glaube eher die Zeiten sind vorbei. Genau, aber ich kann mich da schon dran erinnern, dass das bei uns auch so war. Aber die haben eben auch 2004 damals angefangen, Musik digital zu verkaufen, günstiger auch als andere, also günstiger als iTunes in dem Fall, aber halt verplombt, also mit so WMA-Files mit dem Microsoft DRM drauf. Files for sure und so. Genau, und die haben jetzt angekündigt, dass sie es am 29. August dicht machen und das mal bleiben lassen mit dem Online-Musikverkauf. Ja, war ja irgendwie kurzfristig auch abzusehen. Ja, also sie hätten schon auch das Spielchen noch ein bisschen mitspielen können und halt noch als weiterer Contender in den Markt mitgehen, aber dann hätten sie halt DRM rausschmeißen müssen, glaube ich. Ja. Und so flexibel waren sie halt dann nicht. Ja, und das mittelfristig heißt es, dass Walmart halt nicht mehr so im Musikverkaufsbusiness sein wird, glaube ich. Ja, ist das kein großes Problem für Walmart, denke ich. Die verkaufen auch genug anderen Scheiß aus China, dass das irgendwie jetzt nicht so irgendwie tangieren wird, wenn sie jetzt keine CDs von Justin Timberlake mehr, also das ist, glaube ich, jetzt komplett outdated, also keine CDs von Lady Gaga mehr verkaufen, ist, glaube ich, dann auch egal. Aber jo. Ja, wie, hat der böse Apple wieder jemand platt gemacht? Ah, der Zyniker kommt. Ja. Der böse Apple ist, glaube ich, auch das Stichwort für die nächste Meldung, ja, weil ja. Apple ist jetzt more evil than Exxon. Also, macht mehr Geld. Naja, es gab jetzt eben die Woche diese Geschichte mit dem Market Cap, also mit dem, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Ne? Gesamtgedöns? Market Capitalization ist das, oder? Also, ist wirklich Umsatz? Nee, Umsatz ist es ja eben nicht, sondern es ist also Firmenwert quasi. Okay. Weil, aber ich bin ja auch kein BWLer und habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Deswegen sagen wir jetzt einfach Market Cap. Ja. Und da ging es eben diese Woche so bei diversen Leuten in meiner Twitter-Timeline lustigerweise auch immer hin und her so, jetzt ist Exxon vorne und jetzt ist Apple vorne und dann hat irgendwie zwei, drei Mal haben irgendwelche Seiten dann geschrieben so, oh, jetzt ist gerade Apple die wertvollste Firma der Welt. Im Endeffekt hat halt jetzt Apple am Freitag oder am Donnerstag schon, ich weiß gar nicht, endgültig Exxon dann überholt. Und es hat jetzt irgendwie die Firma mit dem höchsten Market Cap. Ja, schon komisch, oder? Seltsam, ja. Also gerade Exxon, ja. Also, weil ich meine, wenn jetzt irgendwie, also Exxon ist halt sicheres Geld, solange das Öl nicht komplett ausgeht und so weit sind wir ja noch nicht. Ja? Also gerade wenn jetzt irgendwie, wenn mal Peak Oil passiert, dann ist das ja im Zweifel für die Exxon-Aktien erstmal gut. Ja? Ja. Weil dann wird Öl teuer und dann muss man viel Geld an Exxon zahlen und noch mehr Geld und dann höhere Aktien und so. Aber ja, seltsam. Dass Apple, ich denke schon auch, dass Apple da ein bisschen überbewertet wird und nicht nur ein bisschen. Weiß ich jetzt gar nicht mal so. Also rein vom Marktwert her, da ist halt im Moment keinerlei Wind Also keinerlei Flaute für die Segel zu erwarten. Und naja, aber die müssen sich halt schon, also ich sehe halt, Exxon kann ja nicht viel falsch machen, ja. Die graben da irgendwie diesen Schlamm aus und machen da Öl draus und das machen sie jedes Jahr immer gleich. Ja? Und solange da irgendwie dieser Kram aus der Erde rauskommt, ist das alles okay. Und bei Apple, wenn da morgen irgendwie Jonathan Ives stirbt oder Steve Jobs oder die auch mal einen schlechten Tag haben und dann irgendwie das nächste Scheißprodukt mal rausbringen, was auf das wir auch schon lange warten, so mal den nächsten Turd, dann tja, also es ist halt irgendwie, ich finde es schwierig, die zwei Firmen überhaupt miteinander zu vergleichen. Das ist natürlich das, was die Börse macht. Mhm. Und ich finde es halt irgendwie also vergleichsweise komisch irgendwie. Tja. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass sie den Platz noch ein bisschen behalten werden. Also nicht nur allein durch den Aktiencrash, der gerade war. Also das war ja, ja, ja. Auch, also das hat schon auch damit zu tun, dass es jetzt stattfindet. Ja, ja, also das Überholen an der Stelle. Ja, ich finde insgesamt, wie gesagt, eigentlich gar nicht so gut, dass Apple so eine stabile, positive Position hat. Ich fand Apple als so ein bisschen Underdog immer positiver, weil dann mir klar war, okay, die haben Incentive, geile Produkte zu machen. Ja. Und je besser sie an einer kompletten Front werden, das heißt, die Produkte werden eigentlich auch günstiger in der Herstellung und die können manche Dinge nur als einziges. Und je besser die Produkte in dem Sinne werden, umso weniger Langfristanreiz sehe ich da wirklich auf ihre Kernsachen zu setzen. Sie können es natürlich trotzdem weiter tun und wahrscheinlich werden sie es auch. Trotzdem macht mir das immer so ein bisschen Unbehagen. Ja, macht mir auch definitiv Unbehagen, wenn ich da irgendwie sehe, die haben jetzt irgendwie so und so viel Marktvorsprung und so viel auf der Bank und haben halt im Prinzip ein dickes Kissen, auf dem sie sich ausruhen können, ja, und auf dem sie halt auch erstmal irgendwie ins Gemüse wirtschaften können eine Zeit lang. Und es ist jetzt nicht so, dass es jetzt massiv passiert, aber ich finde schon, dass man ein bisschen merkt, dass die Zügel etwas loser sind, als sie schon mal waren. Ja, also gerade wenn man sich so Softwarequalität in letzter Zeit anguckt bei Apple, schon das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen, dass es besser sein könnte, ja, wenn man irgendwie mehr Stress hätte. Aber ja, mal abwarten. Oh. Genau, aber dann böses Apple Nummer 3. Genau, böses Apple. Kreppel ist da ja das Fachwort, habe ich gelernt. Okay. Ja. Wer sagt ich Kreppel? Nein, ich habe mich hier umgehört und man ist ja hier nah dran an allen Hashtags, die irgendwie gegen Apple schießen im Zweifel. Und da ist ja Kreppel jetzt gerade wohl das, auf das sich die nächste Geschichte bezieht, nämlich nach Australien, jetzt auch in Europa. Apple hat eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Köln erwirkt, dass dieses lustige Samsung 10.1, mit dem wir auch vor 2 Wochen oder 3 Wochen schon mal gespielt haben, mhm, und das wir gar nicht so schlecht, aber nicht so gut befunden haben, das darf auch in Europa mit Ausnahme von Holland nicht verkauft werden. Ja, kam da so eine einstweilige Verfügung, dass das so ist. Mhm. Ja. An sich muss man dazu sagen, das kann jetzt natürlich, wie auch in Australien, massive Konsequenzen für Apple nach sich ziehen, weil diese einstweilige Verfügung ist ja jetzt noch kein Urteil. Mhm. Die ist ja nur so, Apple hat jetzt mal so gesagt, die müssen jetzt aufhören damit und das Gericht hat gesagt, könnte sein, dass da Apple recht hat und deswegen hört ihr mal lieber auf. Mhm. Wenn jetzt allerdings sich rausstellt, dass Apple diese Patente nicht hat oder nicht durchsetzen kann gerichtlich, die sie glauben, dass sie befähigen würden zu sagen, verkauft das mal nicht, dass Apple dann massiv Samsung Gewinnausfall zahlen darf. Ja, ja, so virtuellen Gewinnausfall, je nachdem, was bei dem ganzen Kram dann wirklich auch rauskommt. Es ist eine spannende Geschichte und sie ist irgendwie, ich finde sie unangenehm und unangebracht eigentlich, aber es ist natürlich was in der Geschäftsgeschichte da passiert. Ja, sie haben es halt eigentlich nicht nötig, meines Erachtens. Ja, und dass sie es machen, macht sie halt auch nicht sympathischer. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Umgekehrt, das ist halt irgendwie, es ist halt dieser ganze Geschäftsscheiß und gerade in der Liga kämpft man da halt auch ohne Bandagen. Oh, es geht übrigens um Geschmacksmuster, steht hier. Geschmacksmuster? Gar nicht mal um die Patente. Also, das sieht uns zu ähnlich aus. Tja. Also dann, das wird schon in eine bisschen klassischere Ecke heben. Ja. Ich weiß nicht, es so. Ist im Prinzip, macht für mich nicht viel Unterschied, ob das ein Patent oder ein Geschmacksmuster ist. Ja, das ist zumindest... Ja, ist vor allem beim Tablet halt auch schwierig. Ja. Also gerade wo die Unterschiede schon so sind, da ist kein Home-Button. Aber ich meine, die Lautstärke-Buttons sind da und es ist eine Kamera hinten und es ist so klein auch. Was willst du beim Tablet groß anders machen? Ja, also wenn du, das ist wenn ja, ein hübsches, kompaktes Tablet machen willst. Es gab ja auch diesen Witz auf Twitter, dass Apple jetzt Gene Roddenberry verklagt wegen L-Cars und so. Ja. Ja, weil die Tablets bei Star Trek ja aussehen wie die iPads. Also... Ja, also ich finde es ein bisschen albern und es bleibt an der Stelle spannend, ob Apple da recht behält oder nicht. Wenn nicht, dann schadet es im Zweifel auch nicht, weil sie haben genug Geld und sie hätten auch mal verdient, dass sie auf die Schnauze fallen. Aber ja, also so aus persönlichen Ecken würde ich ihnen wünschen, dass sie dann nicht recht bekommen. Weil das ist dann wieder so eine komplette Produktklasse so zu vereinnahmen, dass andere irgendwie hässlichere und weniger zweckmäßige Produkte machen müssen, von der Optik her und von der Haptik her. Ja. Das finde ich eigentlich echt eine Katastrophe. Ja. Bäh. Böses Apple. Diesmal ohne zynisch. Alles voll doof. Das böse Apple hat auch irgendwie, es gab die Gerüchte, dass es eine neue böse Apple-Veranstaltung gäbe. Und zwar am 7. September. Ja. Hat irgendwie Kodo Warisan geschrieben, die ja sonst eigentlich doch relativ sinnvolle Gerüchte auffallen, soweit ich mich erinnern kann. Es hat jetzt allerdings jetzt schon wieder eine andere Gerüchteseite dementiert, weil deren Quelle, also das war glaube ich The Loop, die dann dementiert haben, dass es im 7.9. jetzt eben kein Media-Event gibt, weil der sagt, seine internen Quellen bei Apple sagen, da gäbe es kein Event. Ja. Der Event ist natürlich mehr kurz- oder mittelfristig, eher kurzfristig überfällig, ja, weil es muss so diverses neu vorgestellt und angekündigt werden. Unter anderem iOS 5 auf jeden Fall. Und mit iOS 5 zusammen gegebenenfalls neue Hardware, also iPhone, das neue iPhone oder vielleicht die neuen iPhones, man weiß es nicht. Ja, also es wird ja da irgendwie spekuliert, es gäbe jetzt irgendwie so eine Low-Cost-Variante vom iPhone 4 nochmal, die gerebrandet wird. Keine Ahnung, ob das wirklich passiert. Ja, das geht so. Skeptisch. Das geht so irgendwie es gibt diverse Gerüchte in alle Richtungen. Ja, mir ist es recht unklar. Also es gibt ja nach wie vor so diese, wir verkaufen das alte Gerät in andere Länder praktisch ausschließlich, weil es günstiger ist. Und es Was halt drum gerüchtet wird, ist, dass es vielleicht eben doch auch zwei Produkte gibt, ja, zwei neue. Sicheres weiß man. Genau, nichts Sicheres weiß man nicht. Und das iPad 3 wird irgendwie auch immer noch herbei spekuliert. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie, ob das ein Gerücht ist, das ich glauben will. Es wird auf jeden Fall mittlerweile gemunkelt, dass das alles noch dauert, und zwar bis Ende Oktober, bis da die Hardware tatsächlich unter den Weihnachtsbäumen liegt, am Oktober. Und dementsprechend wäre es halt irgendwie auch ein bisschen früh, wenn man das jetzt Anfang September schon ankündigen würde. Man kann also davon ausgehen, dass es sich so bis Ende September, Anfang Oktober noch hinzieht, bis da irgendwie der Steve auf der Bühne tanzt. Also sie hatten ja klassischerweise an den Ecken meistens die Produkte schon so gut wie fertig oder halt innerhalb von ein, zwei Wochen dann zum Verkauf. Und du willst halt, also wenn du den Termin von der Präsentation schon frei wählen kannst, dann willst du halt nicht so in 2 Monaten sagen können, sondern diesen Monat noch. Ja, so mehr so jetzt noch bestellen, so dass man wirklich auch vielleicht gleich bestellt. Was mich eigentlich interessiert, ob die Nanos jetzt endlich mal sterben oder anders werden. Ich mag die ja gar nicht. Zum die Beispiel Nanos. Die iPods. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Nanos momentan aussehen. Das ist deine Armbanduhr. Ach, meine Armbanduhr. Ja, das ist ein Nano, stimmt. Den fand ich eine Die magst du nicht? Die finde ich gut. Also ich fand die Nanos vorher scheiße. Nee, die fand ich vorher gut. Okay. Also ich finde, der Classic sollte endlich mal sterben. Ob der Classic sterben wird und ob die Touches irgendwie, was da passiert. Also sie haben jede Menge Produkte, die sie im Gleichklang damit iOS 5 wirklich announcen wollen und werden, und die iCloud geht ja dann auch irgendwann und der iTunes Match vielleicht auch für die Amerikaner zumindest und so Zeug. Also es gibt da viel, was erwartet wird. Mal gucken. Wahrscheinlich sind die Erwartungen höher als das, was dann kommt. Ja, wir haben ja noch diverse Sendungen bis dahin, denke ich. Meinst du? Ja, offensichtlich. gut. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen in unserer Agenda. Es gibt neue Bilder zum geplanten Apple Campus, hast du aufgeschrieben. Habe ich aufgeschrieben, habe ich in meinem RSS-Feed gesehen. Ja, ja. Das sind zum Teil die Bilder, die man auch schon in der Präsentation gesehen hat von Steve Jobs, die er irgendwie vor dem Community-Dings in Cupertino gehalten hat. Teilweise aber auch neue Sachen, so auch Gebäudequerschnitt und Raumplan und Gedöns. Ist jetzt aber irgendwie alles, ja, sieht halt so aus, wie es aussieht. Und genau, es ist halt der komplette Antrag ist halt, glaube ich, jetzt verfügbar. Genau. Und dann kann man sich eben angucken, wie das alles so aussieht. Es sieht halt einfach sehr skurril aus, irgendwie so. Also, ja, es ist so, echt so Mothership. Ja, auch die Renderings haben so schon fast so dieses J.J. Abrams Lens Flare und die Sonne geben gegen Licht. Und naja, das ist ja diese moderne Architektenästhetik. Ja, ich weiß schon. Aber es ist trotzdem so, diesen Ring dann so zu sehen, also gerade dieses eine Foto da, wo wirklich so ein Schweb ist. Es hat was von Halo auch, ja. Ja, ist sehr schräg, sehr schräg. Aber deshalb wollte ich es hier nur erwähnen, damit ihr das auch angucken könnt. Mehr. Genau, da linken wir hin. Dann guckt ihr da auch mal hin. Ja. Jo, ich habe noch so ein bisschen was zum Kindle zu erzählen. Mhm. Ja, ich habe dich öfters mit dem rumsitzen, liegen, stehen, fahren sehen. Fahren. So, während dem Autofahren. Ja, Beifahrer halt. Ja. Während dem Autofahren lese ich besonders gerne Kindle. Mir wird der schlecht, ich kann das nicht machen. Ich kann mich noch erinnern, wir haben ja damals mal so eine Tour in die Schweiz gemacht, dann habe ich im Van hinten Tony Hawk gespielt. Das ist mir nicht so bekommen. Das ist keine gute Idee. Hätte man sich auch denken können. Liebe Kinder, Tony Hawk spielen beim Autofahren, keine gute Idee. Ja. Kindle lesen dagegen geht, finde ich. Mhm. Ich wollte so ein bisschen erzählen, quasi als Update, ich benutze das Gerät noch regelmäßig und ja, es macht mir immer noch Spaß. Und das macht mir halt auch dahingehend extrem viel Spaß, dass es halt so immer, du hast halt immer dein Bücherregal dabei. Ja, also ich lese momentan relativ konzentriert ein Buch, aber ich kann mir halt auch so, wenn ich jetzt hier ein Buch empfohlen bekomme, so von irgendjemand, kann ich mir schon mal irgendwie eine Notiz machen auf dem Ding oder das gleich kaufen und dann schon mal in meine Queue packen, so musst du als nächstes lesen und es ist halt, also du musst halt kein Papier mehr mitschleppen und das ist halt echt, es passt hier in die Tasche von meiner Cargohose halt so rein, dass es nicht auffällt, ja, und ist da drin und wenn ich lesen will, kann ich lesen. Also idyllische Zustände, ich bin nach wie vor sehr überzeugt von dem Gerät und noch ist es ja nicht veraltet. Ist immer noch nicht rausgekommen. Ist immer noch kein anderer rausgekommen, deswegen fühle ich mich noch ganz gut. Ich habe allerdings einen Wermutstropfen gefunden. Und zwar, mein Kindle ist ja ein Deutscher. Ja, du kannst ja einerseits festlegen, ob du in dem US-Store kaufen willst oder im deutschen Store kaufen mittlerweile. Ja, kannst du als Deutscher im US-Store kaufen? Ja, genau. Und zahlst halt dann auch in Dollar und so. Das hat allerdings keinerlei Auswirkung darauf, wo dein Gerät registriert ist, mit welcher Adresse. Und standardmäßig, wenn du dann einen deutschen Kindle bekommst, dann ist er halt in Deutschland registriert. Okay. Jetzt hat das einen Nachteil und in den bin ich reingelaufen, nämlich ich hatte irgendwie eine Seite gelesen mit einem interessanten Zitat und das wollte ich teilen mit anderen. Ja, wie man so total social und so, weißt du? Und wolltest du das wirklich auch teilen? Ist das in deinem eigenen Vokabular schon so? Ich wollte das ganz konkret twittern und drückte dann irgendwie erstmal halt Highlight und mach mal hier so ein Highlight und dann drückte ich twittern und dann meinte mein Kindle so, in Deutschland sind die sozialen Netzwerkfeatures stehen ihnen zurzeit nicht zur Verfügung. Und dann frage ich mich, ja, warum denn eigentlich? Ja, warum kann ich denn in Deutschland nicht twittern? Also vor allem, weil ich halt irgendwie Bekannte in Holland habe, die dieses Feature benutzen. Ja? Und in Deutschland kann ich nicht twittern über diese lustigen... Kann man denn überhaupt so ordentlich was auswählen auf dem Kindle, dass das Spaß machen würde? Ja, doch. Also du kannst will halt, man nicht lieber auf dem iPhone abtippen? Also man will schon auf die Kopie und Twitter machen. Also auswählen und irgendwie Highlights setzen, das ist da richtig eingebaut. Ja. Ja. Also du hast dann den Cursor, hast so ein Cursorkreuz hier auch auf dem Gerät und du kannst halt einerseits mit dem rumfahren, dann zeigt dir der immer so die Definition aus dem Wörterbuch von dem Wort, wo du gerade mit dem Cursor bist. Also das eine Feature. Und wenn du dann mal diesen mittleren Knopf drückst, dann fängst du halt ein Highlight an. kannst du mit dem Cursor ans Ende vom Highlight, wo du als Highlight setzen willst, hinfahren und nochmal Knopf drücken und dann hast du es eben auch für dich festgehalten und kannst es nachher dann in deinen Highlights nochmal nachlesen. Okay. Ja? Also ist auch so, wenn du irgendwie dir was merken willst in einem Buch oder halt was unterstreichen willst dann quasi, ist das auch praktisch. Ja. Ja, und die sollte man halt eigentlich teilen können, irgendwie auch einerseits zu Amazon quasi hochladen, in Anführungszeichen, ja, dass du irgendwie dieser Text dann bei Amazon auf deiner Seite quasi so als der Martin hat Folgendes gehighlightet, Doppelpunkt und dann Text, ja, steht. Und andererseits sollte man halt dann eben auch über diesen Faktum halt auch twittern können und das geht halt beides in Deutschland nicht. Und in Holland geht das offensichtlich schon. Das nervt mich. Okay. Ja, interessant. Interessant. Ich überlege gerade, ob das hier in iBooks funktioniert, was man da also machen kann. Ah, hier kann man sich so Notizen machen. Ich habe iBooks noch nicht vollständig benutzt in dem ganzen Annotieren. Also nutzt du dieses Zeug auswählen und also wenn ich halt in einem Buch was anderes machen als lesen mit dem Buch. Machst du das? Doch. Ja. Also wenn ich was in einem Buch lese, was mir also ein Lächeln abbringt und irgendwie was mich beeindruckt, dann markiere ich mir das schon auch. Mhm. Ja, weil dann kann ich irgendwie so kann ich halt dann irgendwo mal tumblen oder sonst wie oder irgendwie mit anderen Leuten teilen, um mal wieder das Wort zu sagen, das keiner sagt. Teilen. Ja, und mache ich schon. Ja, mache ich auch, wenn ich Papier lese, dann streiche ich da auch drin rum und mache mir irgendwie Notizen rein. Bei Papier mache ich das mehr, aber so beim Digitalen habe ich es bisher noch gar nicht gemacht. Interessanterweise, wobei da ja das non-destruktiv wäre. Ja. Papier immer schon im Buch rum. Vor allem findest du es halt auch einfacher. Ja, weil, sollte mich das irritieren, dass unsere Shownotes gerade das Genie und zwei andere angucken? Nee, das ist normal. Okay. Oder vielleicht ist es auch Marcel. das bin ich zweimal. Ah, okay. Ich bin zweimal ich. Du bist zweimal da, ich sehe dich aber nur einmal. Ich sehe auch zwei Fenster. Da muss ich wohl zu wenig getrunken haben. Naja, auf jeden Fall, was soll der Scheiß Amazon? Ich will über meine Errungenschaften in Sachen Lesen auch twittern dürfen. Mach mal hinne da. Ja, definitiv. Ich kann hier nicht Copy auswählen in iBooks übrigens. Also so Segmente kopieren, um darüber zu twittern, geht nicht. Der Evil Apple Faktor. Ja, ich überlege gerade, hier ist ein freies Buch, das ich über andere Kanäle habe. Andere Kanäle. Copy, ja. Das ist ein Feature von dem Buch. Aber ich habe jetzt so vom Roald Dahl Buch kann ich auch keine Zitate machen. Es ist auch bei Amazon so, dass du auch Bücher kaufen kannst, was abgeschaltet ist. Aber das wäre, also in dem Fall war es nicht das Buch, sondern das Deutschland. Ja, also du kannst es in Deutschland halt ganz grundsätzlich nicht teilen mit anderen. Du kannst dieses Highlight-Feature benutzen und auf deinem Gerät dann halt auch sehen, was du gehighlightet hast. Aus dem DM-Buch darf ich nichts kopieren, aus dem Gutenberg-Buch schon. Tja. Ach, die Welt ist schon ein komischer Platz. Ja, ganz schrecklich. Naja, aber Kindle nach wie vor positiver Gesamteindruck. Ja, ich sehe dich auch hernehmen, also insofern. Du verbürgst dich dafür. Ich verbürge. Martin nutzt den Kindle. Ja, updatest du dann auch? Also wenn du ihn so gut findest, dann bist du doch bestimmt die neue Version, die irgendwie dann schneller, besser, weiter ist, wenn es so bald so kommt. Mal gucken. Okay. Ich weiß nicht. Also das ist halt auch so ein One-Purpose-Device, das halt für das, was es tut, gerade eigentlich eh optimal ist. Ja, wenn das Blätter dann schneller hat, mehr Pixel und ist irgendwie leichter. Aber das ist ja auch so ein Punkt. Also mehr Pixel könntest du mich vielleicht überzeugen. So Retina, Kindle, okay. Mhm. Ja. Aber, echt? Ist es nervig? Nee, also ich dachte, das wäre eh schon E-Paper mit hoher Auflösung, aber ist nur... Nee, es ist E-Paper, aber es ist jetzt nicht unbedingt hohe Auflösung. Mhm. Also wenn du genau mit bisschen hingucken und so und Brille nachjustieren, dann siehst du die Pixel schon. Mhm. Was allerdings halt gar nicht stört und was ich dachte, was massiv stört, ist das Umblättern. Mhm. Weil wenn du liest, dann hast du dir innerhalb kürzester Zeit angewöhnt, dass du immer genau dann blinzelst, wenn du umblätterst. Ja? Und dann merkst du es halt gar nicht. Okay, aber es wäre schon kurz schwarz und wieder weiß. Ja, so, ja. Es ist ja, schon ja. Dieses Invertieren, um zu löschen. Aber ist bei mir mittlerweile auch so drin. Ja? Also ich habe jetzt da ein halbes Buch mitgelesen erst. Ja? Mhm. Aber es ist innerhalb von kürzester Zeit war es halt so, dass sich mein Augenblinkrhythmus an meinen Blätterrhythmus angepasst hat. Ja? Ich weiß nicht, ob ich das beim normalen Lesen auch mache, da achte ich nicht drauf. Mhm. Ja? Aber insofern fällt es halt gar nicht auf, dass es ein bisschen hin und her blinkt, weil du siehst es ja eh nicht. Ja, gut, dann können wir praktisch mit Spannung der neuen Kindle, dem neuen Kindle entgegensehen und dann kannst du ja. Wahrscheinlich hat er dann mehr Social Network Integration. Oh, mehr Social. Ja, dann wäre ich natürlich dran. Oh, stimmt, das haben wir jetzt hier gar nicht aufgeschrieben. Apropos mehr Social, das machen wir noch, bevor wir hier rausgehen. Das Google Plus ist mehr Social geworden. Jetzt ist total sozial, ja. Weil es hat jetzt Spiele. Ja, das ist jetzt Facebook. das Feature, das wir auf keinen Fall haben wollten, ist jetzt natürlich als erstes. Oder wenn dann als letztes. Ja, ja, es ist natürlich als erstes gebaut worden. Nämlich man kann jetzt irgendwie auf Google Plus unter Zuhilfenahme des Google Dingsbums Markets, glaube ich, oder? Also ja, im Endeffekt, oder ist das was anderes? Weiß ich nicht, kann man da was kaufen? Ich habe jetzt alles umsonst gespielt bisher. Ja. Also insofern kein Market, glaube ich, oder vielleicht geht das auch, wenn man dann wirklich was kaufen will. Es ist auf alle Fälle so, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Spiele. Spiele. Ja, und ja. Es gibt Spiele, die Zugriff auf deine Social-Daten bekommen am Anfang und sie fragen. Und es gibt Spiele, die auch entsprechend absondern können, dass man jetzt FUBA XY gemacht hat in diesem Spiel, also entweder Highscore oder glaube ich auch, ich weiß nicht, ich habe noch nicht alle Spiele angeguckt, ich werde es auch nicht tun. Ich habe nur mal kurz reingeschaut, aber es gibt auf alle Fälle so diese Facebook-eske Geschichte. Ich weiß nicht genau, ich habe ja einen Highscore gepostet, kam der bei dir ganz normal in der Timeline? Ich habe jetzt nur auf der mobilen App geguckt und da habe ich ihn nicht gesehen. Okay, dann wäre vielleicht ganz schön, weil auf der Webseite ist es unter Games. Praktisch kommen da auch so alle Game-Postings, was okay. Ich ja zumindest so ein bisschen schön in der richtigen Ecke fände, wenn es nicht auf den normalen Postings kommt. Ja, das hört sich immer das kann nur die Leute so angucken, die es interessiert. Aber ja. Was mich sehr enttäuscht, ist, dass es Flash-Spiele sind. Ja, ja. Es ist jetzt nicht irgendwie HTML5 an der Stelle, sondern es sind Flash-Spiele und es sind halt ein paar übliche Verdächtige auch und ja, nicht so der Hit. Ja, also Angry Birds, Plants vs. Zombies. Nee, Plants vs. Zombies ist da gar nicht, nur als Werbung drin leider. Nur als Werbung drin bisher. Bejeweled Blitz ist es. Ah, okay. Was dann oben die Werbung für die Mac-Version von Plants vs. Zombies hat. Okay, also verstehe. Das war nur so eine Werbeleiste. Naja, ich dachte, man wird an zwei Fingern abzählen können, ob da Plants vs. Zombies auch reinkommt, wenn es nicht komplett bombt, dieses Ding. Nämlich schon. Aber du hast noch irgendwie Dragon Age Legacy? Nee. Ja, das Dragon Age Spieler drauf mir angeguckt und das war so ein das sieht nettes, ja richtig schlecht aus. Nettes Video und dann scheiß 2D Grafik und kein, es war komisch. Es war so, es fühlte sich so an wie so alte Acorn Spiele. Ja. Also so ein bisschen so geschmacksverirrt und diese Wireframe Puppen Animation auch dazu, so sieht total albern aus. Sieht irgendwie so aus wie so Schattentheater. Ja. Also, und das Google Plus hätte auch mal besser Events eingeführt vor Spielen, wenn sie mehr Social werden wollen. Ja, weil so Events ist so der Punkt, warum keiner von meinen normalen Leuten Bock hat auf Plus, weil das ist so das, was sie bei Facebook machen, gegenseitig sich einladen zu Bierchen oder sonstigen Geschichten. Tja, ich weiß nicht, wo das hinführt mit dem Plus noch. Ich war am Anfang begeisterter. Jetzt bin ich ein bisschen, ich bin ernüchternd. Ich guck da nur selten drauf. Und auch, also eigentlich auch. Ich gucke immer noch gerne rein als in Facebook, aber das heißt ja nicht viel. Ich bin da jetzt noch nicht resignativ. Ja, ich fordere nur mehr Bier in Google Plus. Mehr Bier, okay. Ja. So Events und Bierchen, du hast schon. Mhm. Ja. Gut, ja, aber das war dann schon, glaube ich, so inhaltlich. Das war ein bisschen, heute so. Ja, nein, wir haben ja noch Verbraucherempfehlungen. Ja. An sich muss man auch sagen, es gibt ja diese Woche auch viel anderes zu hören, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass wir so kurz sind. Ah, genau, das können wir ja gleich schon nochmal empfehlen, weil hier live vom Camp gab es eine NSFW-Folge. Erstens, es gab eine NSFW-Folge live von diesem Camp, die 3 Stunden gedauert und die man sich runterladen kann bei den üblichen Adressen. Also wer sich das anhört, wird am Anfang merken, dass so ein bisschen Ogg gebasht wird und ein bisschen Linux. Und das ist hier an der Location sehr lustig, war das mit anzusehen, weil da war auch so eine Traube von 30 Leuten vor diesem Übertragungsraum. Und die haben durchaus lustig reagiert. Ja, das ist eine Situationskomik war, dem nicht abzustreiten. Kurz davor, hier haben wir auch selber noch ein bisschen Radio gespielt, so mit UKW und Gedöns. Das kann man sich irgendwie auch bei den üblichen Bootleg-Adressen runterladen. Die Brummschleife hat nämlich auch eine Stunde gesendet. Diesmal zum ersten Mal mit Dom, deswegen erwähne ich es auch explizit in dieser Sendung. Ja, mir ist bei der Brummschleife immer noch unklar, warum das nicht als Daten ausgeliefert wird, auch in das Spalter. Ja, ich bin ja jetzt als Gast, ich bin aufgenommen. Ich darf jetzt auch von innen praktisch spalten. Nein, aber warum sollten wir das denn machen, wenn das die Hörer doch eh schon machen? Ah, das ist eher dieses Crowdsourcing-Geschichte, wo man sich denkt, warum kriegt immer nur Tim aber die zusammen? Sag das nicht zu laut, weil in Wirklichkeit ist die Brummschleife ja dagegen, dass es diese Aufzeichnung gibt und mahnt jeden ab, der das tut. Definitiv. Wir linken da trotzdem drauf. Außerdem gibt es ja noch die Vrindheit jetzt neu mit Nikolas und Holgi. Ja, die habe ich auch leider noch nicht gehört. Also Podcast mangelt diese Woche definitiv nicht. Mhm. Aber lass uns doch dann trotzdem noch zu unseren Verbraucherempfehlungen in Sachen iOS-Spiele kommen. Ja. Ich kann empfehlen, und das geht dir auf den Sack, weil es ist eh schon so overhyped, das Spiel, aber ich empfehle es trotzdem, nämlich Last Rocket. Es geht mir nur auf den Sack, weil ich halt von allen Ecken so, oh toll, ach bitte Spiel mit Puzzle auf iOS und ist super. Das wurde mir so oft um die Ohren geschlagen, dass ich es, bevor ich es überhaupt auf Download drucken konnte, schon über hatte. Ja, ja, ja. Du hast, also mein Hass ist total unfundiert. Vielleicht ist es ist auch total unfundiert, ist auch voll toll. Du bist eine kleine Rakete und du bist irgendwie die letzte kleine Rakete, die vom intergalaktischen Dingsbums-Konsortium gebaut wird, weil jetzt ist ja irgendwie bald Frieden. Du bist so eine Angriffsrakete, du bist keine Transportrakete oder was? Nein, du bist eigentlich wärst du eine Angriffsrakete geworden, aber nachdem man dir die AI eingepflanzt hat, sind ja alles intelligente Raketen. Mhm. Du hast schon Smart Bombs und so. Ja. Auch mit kleinen Augen und so, voll süß. Oh. Aber nachdem man die AI eingepflanzt wird und eigentlich den Waffenkopf montiert hätte, stritt ein Solarsturm auf in der Fabrik und irgendwie alles ist total schrecklich. Und du musst jetzt aus der Fabrik entkommen als eben intelligente Rakete ohne, wie heißt das, Warhead auf Deutsch? Super, jetzt bin ich auch kaputt. Zünder, Block, Explosionskopf, geht alles nicht. Naja, also ohne halt Mission Critical Dingsbums, tralala, Explodiergedöns. Explodiergedöns ist, glaube ich, das deutsche Wort für Warhead. Naja, aber du bist eben die Rakete und sollst aus der Fabrik da ankommen und an sich ist das halt ein relativ simpler Puzzler. Bei dem es im Wesentlichen darum geht, dass du quasi deine Rakete vom Boden abheben lässt und in eine Richtung fliegen lässt. Was du dann machen kannst, ist mit einmal tappen die Richtung um 180 Grad ändern. Mhm. Ja, und das war es im Wesentlichen auch schon, weil alles andere funktioniert über so lustige Ventilatoren in der Wand, die dann deine Richtung ändern. Und gegebenenfalls dazu führen, dass du kleine lustige Zahnrädchen aufsammeln kannst im Level, bevor du dann zum Ausgang kommst. Also einmal tappen, dreht die Rakete wieder so um 180 Grad, also vom von der Bewegung her. Dreht um, genau. Und wenn man irgendwo auf einer Plattform ist, kann man irgendwie hin und her laufen, auch steht hier. Man kann auch hin und her laufen, richtig. Also das brauchst du am Anfang nicht, aber du kannst mit links-rechts wischen, wenn du da stehst, kannst du so ein bisschen hin und her dackeln als Rakete. Mhm. Und die andere wichtige Mechanik gerade am Anfang ist halt, wenn du in so einem Ventilatorstrom drin bist und du lässt dich quasi lenken vom Ventilatorstrom oder du fliegst orthogonal zum Ventilatorstrom rein, dann hoverst du da erstmal und kannst dann halt mit Wischen entscheiden, in welche Richtung du jetzt da rausfliegen willst. Ah, okay, das kann man machen. Okay. Ja, aber du bist halt die kleine süße Knuddelrakete und musst immer zum Ausgang fliegen. Jeweils ist es immer so screenful levels quasi. Mhm. Und musst möglichst viele Münzen, also in dem Fall Zahnräder, aufsammeln. Also es hat auch schon so ein bisschen diese sehr einfache Spielmechanik, die man jetzt auch von Cut the Rope oder ähnlichen iOS-Spielen kennt. Also da ist jetzt irgendwie nicht wahnsinnig viel hektisches Gedaddel irgendwie am Start, sondern ist schon mehr so eine gut getimte Wisch- und Tap-Aktion. Und ist Universal. Ist Universal. Und auf dem iPad einfach nur größer? Größere Pixel? Ich habe auf meinem iPad jetzt noch nicht ausprobiert, weil das iPad liegt im Zelt. Aber das ist bestimmt auch toll auf dem iPad. Ja. Genau, aber es schadet ja nichts, weil es kostet 3 Euro und das ist Universal. Und man kriegt das iPhone alleine eh nicht. Ja. Außerdem ist es ein schöner Anschluss an meinen Pick. Okay. Weil ich habe es auch nicht auf dem iPad ausprobiert, aber es geht auch auf dem iPad. Okay. Weil es toll Universal ist. Mhm. Und zwar geht es um das schöne kleine Spielchen, ich versuche es gerade mal aufzumachen, während ich es sage, Cosmos Spin ist ein Spiel, so ein bisschen in einer 2D Little Big Planet Optik. Ja, okay. Also wenn man sich so ein 2D Little Big Planet vorstellen würde. Allerdings ganz simpel noch, du hast so einen Planeten, auf dem du bist. Ja, und der Planet ist genau in der Mitte dieses Telefons. Mhm. Und es gibt auch noch ein UFO, das da so außen rum fliegt. Okay. Und dieses UFO will dir das Essen wegnehmen, das auf diesem Planeten immer wieder erscheint. Mhm. Und zu diesem Zwecke schießt es mit irgendwelchen Bällen auf dich. Also auf dem Planeten. Und wenn die Bälle den Planeten treffen, dann bist du kurz gelähmt. Okay. Ja, wenn du rechtzeitig dich hinbewegst, was du machst, indem du diese ganze Welt drehst, also du bist immer oben, mhm, und du drehst immer diesen ganzen Planeten einmal so rundherum. Also okay, wird ein bisschen gaga werden über das Spiel. Genau. Mhm. Und dann musst du dich praktisch so unter dieses UFO bewegen, dass sich der Ball auf den Ball köpfelst, und es gibt unterschiedliche Bälle, die du unterschiedlich köpfen kannst, kriegst du nochmal Punkte, und dann erscheint immer wieder Essen auf diesem Planeten, das musst du mitnehmen, dadurch, dass du so drehst, und ab und zu macht das UFO auch ein Geräusch und dann beamt's, ja, okay. Und das ist so dieser, ich klaue dir Essenstrahl, der aber auch dazu führt, wenn du da reinfährst, ist dein Spiel vorbei. Ah. Ja? Ganz simple Spielmechanik. Du spielst so lange, wie du es hinkriegst. Wenn das UFO Essen mitnimmt, dann wird so eine Zählleiste wieder reduziert, die dir einen Bonus gibt. Wenn du praktisch ganz lange Essen einsammelst, ohne dass das UFO was bekommen hat, dann gibt es hier eine Bonusgeschichte, wo du ganz viel Essen am Stück einsammeln kannst. Okay. Und im Endeffekt ist es ein sehr hektisches Links-Rechts-Gewische, mhm, mit sehr hübscher Grafik und netten Sound, und hat auch noch ein paar Challenge-Level, wo du praktisch gewisse Situationen vorgegeben bekommst, die du meistern musst. Also so und so viel Essen in so und so viel Zeit oder so und so viel Bälle köpfeln und so Geschichte. Ist witzig, klein, kostet 1 Euro, macht Spaß, und ich komme drauf, weil die Weltmacht mich gechallenged hat, und da muss ich immer so ein Spiel mal auch ein bisschen spielen. Ach, die Weltmacht. Schön groß an der Stelle. Ja, Kollege Pepper, guten Tag. Ja, ja. Wenn die Weltmacht einen Challenge ausruft, dann bin ich ja gleich hinten dran. Gott sei Dank ist diese Geschichte mit, sag schon Excitebike, hätte ich fast gesagt, aber mit Trials HD jetzt vorbei, weil das war echt ein Zeitkiller ohne Ende. Aber, mhm, es war echt schön. Ja, und so ab und zu mal so ein Challenge zu fahren mit anderen ist gut, und ich habe es leider noch nicht hinbekommen, seinen Score zu schlagen, aber das wird passieren. Auf dem Camp habe ich mir gedacht, mache ich lieber andere Dinge, aber danach, danach Kollege Weltmacht, richtig, ja, werden wir die Weltmacht etwas dezimieren. Genau. Genau. An uns reißen quasi. Ha, ha, ha. Ja, dann kommen wir auch schon langsam zum Ende einer diesmal etwas kürzeren Folge, aber wir waren ja letztes Mal unglaublich viel zu lang. Ist es korrekterweise kürzer diesmal? Wir haben das schon mal gesagt, und dann war es gar nicht kürzer. Ich weiß, das ist gut. Also hier, meine Uhr zeigt mir gerade so jetzt die 60 Minuten an. Okay. Wir haben irgendwie 2-3 Minuten vorher blöd gelabert. Insofern ist es jetzt schon mal unter der 74-Minuten-Marke, die wir sonst immer so anpeilen. Letztes Mal war es ja nur dann dadurch nicht so kurz, dass ich 12 Minuten Yarncut Smooth Jazz dran geschnitten habe hinten. Ja, ja, sehr zur Begeisterung einiger Hörer. Ja, ja, also das ersparen wir euch an dieser Stelle, weil ich habe schon was anderes im Auge für diese Woche. Mhm. Aber ansonsten sagen wir dann auf Wiedersehen aus Finofort. Ja. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder aus gewohnten Gefilden. Mhm. Ja, ich würde sagen, jetzt so ein bisschen Hängematte, die Sonne genießen, vielleicht noch ein, zwei Vorträge und dann nicht dran denken, dass man wieder 7 Stunden nach Hause fahren muss mit dem Auto morgen. So sieht's aus. So sieht's aus. Gehabt euch wohl. Ja, macht's gut. 2003. I pray for God. They people made the right decision. I don't want a war. I just want a peace. Stop the war. Check this. I hope my black brothers feel the same like me. Dre, Snoop, Puff, L, Tupac Shakur, rest in peace. He was the best, my respect. Yeah, come on. I hate terrorists, and I understand you. September 11, I never forget you. Rest in peace. Catch the bad man, stop your plan, be led, and thank Allah. Yeah, come on. Stop the war, that's right. Sometimes people make a war, don't know what it's for. Business. Say you stop the war. Yeah. I don't want a war. I just want to live and love each other. My family, my friends. Nobody wants war. Life is short. Yeah, come on, that's right. Check. They just simple people. Want simple life. Simple land, simple thing. We have so many places. World is big. Have place enough. That's right. Come on. Yeah. Don't make war anymore. Show the right way, I pray. Don't kill each other. I don't want a war. Stop your business. I pray for God. Stop the war. Yeah, come on. That's right. Sometimes people make a war. Don't know what it's for. Business. Say you stop the war. Yeah, come on, once again. Sometimes people fight the war. Don't know what it's for. Business. Say you stop the war. Yeah, that's right. Come on, together. Sometimes people make a war. Takács Tamás, Varga Miklós, Bebe, Nasi, my respect, speak, I'll be back, peace.